Erster im 10. Jahr von König Zedekia, was das 18. Jahr von Nebukadnezar war, erhielt Jeremia eine Botschaft von Gott. Zweiter zu dieser Zeit belagerte das Heer aus Babylon Jerusalem, während Jeremia im Gefängnishof des königlichen Palastes festgehalten wurde. Dritter König Zedekia hatte ihn dort eingesperrt, weil Jeremia prophezeit hatte, dass Gott die Stadt dem König von Babylon übergeben würde. Vierter, er sagte auch, dass Zedekia den Babyloniern nicht entkommen würde, sondern persönlich vor deren König stehen und mit ihm sprechen müsste. Fünfter, Zedekia sollte nach Babylon gebracht werden und dort bleiben, bis Gott sich seiner wieder annimmt, weshalb ein Kampf gegen die Babylonier erfolglos wäre. Sechster, Jeremia erzählte dann, dass Gott ihm eine weitere Nachricht gegeben hatte. Siebter, Gott kündigte an, dass sein Cousin Hanamel zu ihm kommen würde, um ihm ein Feld in Anatot zum Kauf anzubieten. Achter, wie Gott es gesagt hatte, kam Hanamel zu Jeremia in den Gefängnishof und bat ihn, das Feld zu kaufen, da er das Vorkaufsrecht besaß. Neunter, Jeremia kaufte das Feld von seinem Cousin und bezahlte ihm dafür 17 Silberstücke, die er genau abwog. Zehnter, er unterschrieb den Kaufvertrag, versiegelte ihn vor Zeugen und übergab das Geld offiziell. Elfter, danach nahm er sowohl den versiegelten als auch den offenen Kaufvertrag entgegen. Zwölfter, er gab diese Dokumente seinem Mitarbeiter Baruch, während sein Cousin, die Zeugen und alle anderen Anwesenden im Gefängnishof zusahen. Dreizehnter, vor den Augen aller Anwesenden gab Jeremia seinem Mitarbeiter Baruch eine wichtige Anweisung. 14. Er sagte, dass Gott diese Verträge in einem Tongefäß aufbewahren lassen wollte, damit sie für eine sehr lange Zeit erhalten blieben. 15. Denn Gott versprach, dass in der Zukunft wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden würden. 16. Nachdem Jeremia die Dokumente an Baruch übergeben hatte, begann er zu Gott zu beten. 17. Er sagte, ach, Herr Gott, du hast den Himmel und die Erde durch deine große Kraft geschaffen, und für dich ist absolut nichts unmöglich. 18. Jeremia lobte Gott, der vielen Menschen Gnade zeigt, aber auch die Sünden der Väter an den Kindern bestraft. 19. Er nannte Gott weise und mächtig, da er alles sieht, was die Menschen tun, und jeden nach seinem Verhalten belohnt oder bestraft. 20. Gott hatte in Ägypten und bis heute Wunder getan, wodurch er bei den Israeliten und allen anderen Völkern berühmt wurde. 21. Mit großer Macht und unter Zeichen und Wundern hatte er sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. 22. Er gab ihnen dieses fruchtbare Land, das er ihren Vorfahren versprochen hatte und in dem es alles im Überfluss gab. 23. Doch als sie das Land besaßen, gehorchten sie seinen Gesetzen nicht, weshalb Gott dieses große Unglück über sie kommen ließ. 24. Nun standen die Belagerungswelle bereits vor der Stadt, und wegen Krieg, Hunger und Krankheiten würde Jerusalem bald den Babyloniern gehören. 25. Jeremia wunderte sich, warum Gott ihm befohlen hatte, ein Feld zu kaufen, obwohl die Stadt kurz vor der Eroberung stand. 26. Daraufhin antwortete Gott dem Propheten Jeremia mit einer neuen Botschaft. 27. Gott fragte, ich bin der Herr über alle Menschen, gibt es für mich wirklich irgendetwas, das unmöglich ist? 28. Deshalb erklärte Gott, dass er die Stadt tatsächlich dem König von Babylon und seinem Heer übergeben werde. 29. Die Babylonier würden die Stadt anzünden und die Häuser verbrennen, in denen die Menschen fremde Götter angebetet und Gott damit beleidigt hatten. 30. Die Israeliten hatten von Anfang an nur Dinge getan, die Gott missfielen und ihn durch ihren Götzendienst ständig provoziert. 31. Seitdem diese Stadt gebaut wurde, hat sie Gottes Zorn erregt, so dass er sie nun aus seinem Blickfeld entfernen muss. 32. Das geschah wegen der Bosheit aller Bewohner, einschließlich der Könige, Priester und Propheten, die Gott absichtlich verärgert hatten. 33. Obwohl Gott sie immer wieder belehren wollte, drehten sie ihm den Rücken zu und weigerten sich, auf seine Warnungen zu hören. 34. Sie stellten sogar ihre abscheulichen Götzenbilder in dem Tempel auf, der Gott geweiht war, und machten ihn dadurch unrein. 35. Im Tal Ben-Hinnom bauten sie Altäre für den Gott Baal, um ihre Kinder zu opfern, was Gott niemals befohlen oder gewollt hatte. 36. Nun sagt Gott über die Stadt, von der die Leute behaupten, sie sei durch Krieg und Hunger verloren, folgendes: 37. Ich werde mein Volk aus allen Ländern zurückholen, in die ich sie vertrieben habe, und sie hier wieder in Sicherheit leben lassen. 38. dann werden sie wieder sein eigenes Volk sein, und er wird ihr Gott sein, der sie beschützt. 39. Gott versprach, ihnen ein neues Herz zu geben, damit sie ihn für immer respektieren, was gut für sie und ihre Kinder sein wird. 40. Er wollte einen ewigen Bund mit ihnen schließen und ihnen helfen, ihm treu zu bleiben, damit er ihnen immer Gutes tun kann. 41. Gott erklärte, dass er Freude daran haben werde, sie wieder fest in diesem Land anzusiedeln und sie aufrichtig zu segnen. 42. Genauso sicher, wie er das Unheil über sie gebracht hatte, würde er ihnen nun all das Gute schenken, das er versprochen hatte. 43. In diesem Land, das jetzt wie eine einsame Wüste ohne Menschen und Tiere aussieht, wird man in Zukunft wieder Felder kaufen. 44. Überall im Land werden Menschen wieder Verträge unterschreiben und Zeugen rufen, weil Gott das Schicksal seines Volkes zum Guten wenden wird.